بسم الله نحمد ونصلي على رسول الكريم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. Erstens gelehrte sagte, alles Lob gebührt Allah Jalla fi'ula, der die Herzen der Frommen mit dem sich hüten vor Allah füllte. Mit dem sich hüten vor Allah ist Taqwa Allah gemeint. Das sich hüten vor Allah ist der Weg der Rettung für die Ersten und die Letzten. Das heißt, die, die davor waren, die vor uns gelebt haben, die vor Sahaba gelebt haben, die vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, die ersten Menschen, ja, die Propheten, an die Propheten geglaubt haben und die Propheten gefolgt haben und die sich hüteten vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala denen verboten hat, diese Menschen waren immer im Erfolg. Diese Menschen hat Allah immer gerettet. Das lesen wir im Koran. Geschichten im Koran. Allah erzählt Geschichten im Koran, die vor vergangenen Völkern. Wir lesen immer im Koran. Die sich nicht hüteten vor dem, was Allah verboten hat, die haben die Grenzen Allah überschritten. Die haben die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala nicht befolgt. Die haben, wie sagt man das, die Verbote Allah nicht beachtet. Diese Menschen wurden immer vernichtet. Allah hat ihm diesseits schon vorher vernichtet und dann erwartet sie Yawm al-Qiyamah die große Strafe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Aber die an Allah geglaubt haben, diese Einladung akzeptiert haben, dieser Aufruf zum Islam, zu La ilaha illallah, diese Menschen, und dann was haben diese Menschen, die haben nicht nur La ilaha illallah gesagt und daran geglaubt, sondern sie haben danach gelebt. Wir haben seit letztem Mal, als wir diese Glaubensbekenntnis gesagt haben, wir haben einen Vertrag mit Allah abgeschlossen. Aber viele leben nicht nach den Regeln in diesem Vertrag. Viele missbrauchen diesen Vertrag, den sie abgeschlossen haben mit Allah subhanahu wa ta'ala. Weil La ilaha illallah ist der Schlüssel zum Paradies. Und jeder Schlüssel, der keine Zähne hat, öffnet gar nicht. Und diese Zähne sind gemeint die guten Taten, die Pflichten im Islam, die wir erfüllen müssen. Deswegen das sich hüten vor Allah ist der Weg der Rettung für die Ersten und die Letzten. Wir wollen gerettet werden. Wir wollen nicht in Kümmernis leben im diesseitigen Leben. Wir wollen nicht in Sorgen leben im diesseitigen Leben. Wir wollen ein friedliches Leben haben. Wir wollen in Gelassenheit leben, Alhamdulillah. Und das geht nur, wenn wir uns hüten vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, Jalla fi'ula. Das heißt, wenn wir Taqwa bekommen. Taqwa bekommen, wir werden gleich erklären, was bedeutet das Wort, inshallah. Sagt derjenige, der nach Erfolg, Gewinn und Zufriedenheit sucht, im diesseitigen Leben und im Jenseits, ja, sagt, soll sich an den Weg derjenigen halten, welche sich vor Allah hüteten, der Weg der Wohltäter. Der Weg der Wohltäter. Das heißt Al-Muhsinin. Die Menschen, die dienen Allah subhanahu wa ta'ala, ob sie ihn sehen. Aber sagt, wenn sie diese Stufe nicht erreicht haben, sie dienen Allah und sie wissen, er sieht sie. Allah sieht diese Menschen. Allah sieht uns. Wenn du das Gefühl nicht hast, dass du Allah siehst, und das nennt man Al-Ihsan im Islam. Das heißt, ein Wohltäter ist das ist die höchste Stufe im Islam. Es gibt im Islam einen Muslim und es gibt einen Mu'min und es gibt einen Muhsin. Der Muhsin ist ein Wohltäter. Das heißt, er hat so sich an seinem Iman gearbeitet, sein Iman ist so stark geworden, bis der Iman zu Yaqin geworden ist, zu einer Gewissheit geworden ist in sein Herz. Das heißt, in sein Herz, wenn der Yaqin, wenn diese Gewissheit dein Herz eindringt, es wird keine Zweifel mehr in deinem Herzen geben. Das heißt, du bist ein hundertprozentiger Gläubiger, Alhamdulillah. Du bist überzeugt und hast die Gewissheit über all das, was Allah sagt im Koran und das, was sein Gesandter sagt. Du wirst nicht mehr das glauben, was du siehst, sondern das, was du liest im Koran. Und die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die Worte Allah und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie Sahaba damals das gemacht haben. Wenn der Rasul sie fragte, wie viele Beine hat dieser Kamel? Sie haben nicht geantwortet. Sie sagen, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Allah wa Rasulu a'lam. So waren die Antworten von Sahaba. Jetzt heute, jeder von uns hat viel Wissen heute. Ja, ich bin's, ich weiß. Und er weiß es nicht, aber sagt, ich weiß. Sahaba sagen, die wussten, aber trotzdem, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Und der Beweis dafür, was bedeutet Ihsan? Ein Wohltäter, und dieser Wohltäter, es gibt zwei Gruppen von Menschen, von Muhsinin. Einer, der dient Allah, ob er ihn sieht. Er hat so starken Iman, dass er durch diese Basira, und das wieder das Wort Basira, achtet, das ist Basar, Al-Basar wal-Basira. Al-Basar, das ist was im Kopf, das ist in unserem Gesicht, das sind zwei Augen, das nennt man Basar. Aber Al-Basira ist eine ganz andere Sache. Das ist das Auge im Herz. Das ist ein Auge im Herz, sagt Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah hat 30 Jahre lang im Moschee, in Haram geschlafen wegen Wissen. 30 Jahre lang verbringt er sein Leben im Moschee, in Haram. Er schläft da. weil er nach Wissen strebt. Er war der Erbe des von wem? Von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Und der sagt, diese Auge, diese Basira im Herz, sagt, dadurch erkennst du die Wahrheiten von allen Dingen. Weil viele heute Menschen haben diese Basira gar nicht mehr. Dieser tiefe Blick im Herz. Sie sehen das diesseitige Leben als ewig. Die sehen das Gute als schlecht und das Schlechte als gut. Das heißt, diese Basira ist tot, ist blind. Sie können mit dem Herzen nichts mehr sehen. Sie sehen das Jenseits gar nicht mehr. Sie wollen nichts mehr wissen über das Jenseits. Die sehen Hijab als Haram. Und sie behaupten, es gibt kein Gesetz im Koran, der sagt, Hijab ist Pflicht. Deren Herzen sind blind, diese Menschen. Ja? A'udhu Billah. Sag aber, Atta ibn sagt, diese Auge im Herz, man sieht damit das Verborgene. Man kann damit das Jenseits sehen. Aber mit den bloßen Augen kann man das Jenseits nicht sehen. Und ein Beweis dafür, dass es so weit ging, es ist möglich, dass man so einen Iman hat, wie dieser Sahabi Al-Harith ibn Malik. Al-Harith ibn Malik ist ein junger Mann, ein junger Sahabi. Die Gelehrten sagen, er war 2 Jahre erst im Islam. Und eines Tages, er war am Schlafen in Moschee. Warum hat er, also war außergewöhnliche Zeit. Normalerweise, er befindet sich nicht in Moschee. Aber weil er die ganze Nacht gebetet hat, dieser Sahabi, und hat sein Pflichtgebet verrichtet morgen, dann ist er eingeschlafen in Moschee. Nicht jetzt, guck mal, wir schlafen die ganze Nacht. Und wir kommen sogar gar nicht zu Fajr, wir beten vielleicht später Fajr und dann gehen wir wieder schlafen. MashaAllah. Und danach stehen wir auf, Wallah, ich bin kaputt. Kein Segen, kein Baraka, nichts. Weil die Kraft liegt in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen Rasul sagt, ja Bilal, rufe zum Gebet, damit wir unsere Ruhe finden, ja Bilal. Das heißt, im Gebet findest du deine Ruhe. Im Gedenken Allah, Wallahi, wenn du einmal richtig Qiyam al-Layl machst, nachts betest, du wirst sehen, du hast mehr Kraft, als wenn du 12 Stunden schläfst. Wallahi. Du hast mehr Kraft und mehr Power in deinem Körper, subhanahu wa ta'ala, mehr als der 12 Stunden schläft. Weil du ernährst deine Seele. Du ernährst deine Seele. Und das viel Schlafen, a'udhu billah, schadet die Seele. Und mach dich Yawm al-Qiyamah sowieso arm. Weil 12 Stunden hast du geschlafen, mashallah, das heißt Yawm al-Qiyamah 12 Stunden, deine Akte ist leer. Da ist nichts drin, Verlust. Möge Allah uns bewahren. Dieser Sahabi hat die ganze Nacht gebetet, dann ist eigentlich, kommt zu ihm in die Moschee und bewegt ihn mit seinem Fuß. Sag, kaifa asbahta, ya Haditha. Wie bist du aufgewacht, ya Haditha? Sag, als wahrer Gläubiger, Rasulullah. Sagt das dann wieder, für das, was man sagt, gibt es Beweise. Dann beweise das, was du sagst. Sagt, oh Gesandter Allah, die erste Eigenschaft. Azifat nafsi an al-dunya. Sagt, ja Rasulullah, mein Nafs, meine Seele empfindet Hass gegenüber das diesseitige Leben. Erst empfinden wir Hass gegenüber das diesseitige Leben. Wir verteidigen das diesseitige Leben. Wenn ein Gelehrter spricht über das gegen das diesseitige Leben, Wallah, es gibt Menschen, die sagen, was soll das, du machst uns das Leben schwer und das diesseitige Leben ist schön und warum machst du uns das traurig und passiv, a'udhu billah. Ja, Achi, dieser Mann will nur das Gute für dich. Er will dich erinnern, dass es ein besseres Leben gibt nach dem Tod. Und solange du nicht auf das diesseitige Leben verzichtest, du wirst das andere nicht bekommen. Weil das diesseitige Leben hindert dich und lenkt dich ab vom Jenseits. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Dann sagt, oh Gesandter Allah sallallahu alaihi wa sallam, nachts bin ich nur noch am Beten. Tagesüber, ich bin nur noch am Fasten, ja Rasulallah. Seine Taten sprechen für sich, Alhamdulillah. Und dann sagt er, und ob ich den Thron Allah subhanahu wa ta'ala von meinen Augen sehen würde, ja Rasulallah. Und das nennen wir Basira. 2 Jahre Muslim, hat sich so sehr angestrengt, die Sahabi, dass das Herz von ihm so klar geworden ist, dass er das Verborgene mit seinem eigenen Basira, mit dritter Auge im Herz, sehen kann. Und jemand, der betet und hat das Gefühl, dass der Thron von Allah vor ihm ist, wie ist sein Gebet? Wenn wir beten, haben andere Bilder vor Augen. Ehrlich gesagt. Entweder vielleicht ein Topf voller Spaghetti oder was meine Frau vor meinen Augen, wie die aussieht oder weiß Allah, was sie gerade kocht für mich oder meine Arbeit oder meine Mathematikarbeit, den ganzen Tag bist du 24 damit beschäftigt, damit du es schaffst oder keine Ahnung, was für eine Arbeit du machst oder Maschinenbau oder keine Ahnung, die ganze Zeit bist du damit beschäftigt und a'udhu billah, dann kommst du bei deinem Gebet und sagst Allahu Akbar. Aber vor deinen Augen läuft ein ganz anderer Film ab. Dieser Sahabi stellt er vor, der sagt, ob ich den Thron Allah vor meinen Augen sehen würde. Das ist ein Gefühl. Und sagt, jetzt wieder weiter, sagt er, beweist, dass sein Basira sehr stark geworden ist. Er sagt, und ob ich die Paradiesbewohner sehe, wie sie sich gegenseitig besuchen. Und ob ich, ja Rasulallah, die Höllenbewohner sehe, a'udhu billah, wie sie schreien und heulen vor Schmerzen, ja Rasulallah. Wegen der Pein in Jahannam. Das Pein ist in Jahannam. Da sagt er, du bist ein Mann, du bist ein Mann, der ist ein Herz von Allah, wie sagt man das, du bist ein Mann, der, wie sagt man, dessen Herz von Allah erleuchtet wurde. Das heißt, Allah hat Licht in dein Herz gesendet. Sagt, jetzt hast du die Wahrheit erkannt, fastaqim, sei standhaft, bewahre diese Wahrheit, verlasse diese Wahrheit gar nicht. Danach ist er Shahid gefallen. diese Sahaba, guck mal, das ist eine ganz andere Stufe. Das ist Ihsan. Also der einzige Weg der Rettung geht über diesen Weg. Dass du ein Wohltäter wirst. Dass du zwei Eigenschaften hast. Dass du dich hütest vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und das ist Taqwa Allah. Und diese Taqwa Allah ist eine Eigenschaft von den Wohltätern. Die zweite Stufe, und eine Stufe weniger ist immer alles, ist, dass du Allah dienst und du weißt, dass er dich sieht. Das nennt man Al-Muraqaba für den Islam. Das heißt, du wirst beobachtet die ganze Zeit. Du hast das Gefühl, du wirst von Allah jederzeit beobachtet. Und dieses Gefühl hütet dich auch, dass du Sünden begehst, weil du weißt, Allah beobachtet dich. Ich schäme mich vor Allah, ich kann keine Sünden machen. Versteht ihr? Das heißt, das ist sehr wichtig, dass wir uns bemühen, inshallah, dass wir den gleichen Weg gehen wie diejenigen, die schon den Weg gegangen sind zum Paradies, die Wohltätern bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, das ist der einzige Weg der Rettung, inshallah. Hier sagt der Gelehrte, o ihr Diener Allahs, hütet euch von Allah und gehorcht ihn. Hütet euch vor Allah und gehorcht ihn. Denn das sich hüten vor Allah ist die Einweisung Allah an die Ersten und die Letzten. Natürlich, wir suchen jetzt Beweise aus Koran. Und wir haben Beweise im Koran, alhamdulillah, Rabbi Allah sagt, Jalla fi ulam, ungefähre Bedeutung, Übersetzung. Und wir haben bereits derjenigen, denen vor euch sich, also ungefähr, astaghfirullah, ich wiederhole nochmal. Und wir haben bereits derjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde. Also Leute der Schrift, die vor dem Propheten Muhammad s.a.w. gelebt haben. Und euch anbefohlen, hütet euch vor Allah. Das heißt, das ist ein Befehl von wem? Von Allah. Eine Anweisung von wem? Von Allah an die ganze Menschheit. An die, die vor uns waren und die, die vor Sahaba gelebt waren, haben und die, die ersten Menschen, die existiert haben. Und es wird so weitergehen, bis kein Muslim mehr gibt auf dieser Erde. Bis Allah subhanahu wa ta'ala die ganze Universum vernichtet, dann wird es nur noch Abrechnung geben. Also hier sind wir verpflichtet, Allahs Anweisung zu befolgen, subhanahu wa ta'ala, seinen Befehl zu befolgen, indem wir lernen, uns zu hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, hüten vor dem, was Allah verboten hat. Das sich hüten vor Allah ist der erste Aufruf der Gesandten. Der erste Aufruf der Gesandten. Allah spricht im Koran, als ihr Bruder Nuh zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Der Aufruf von Nuh alaihi salam. Allah spricht, Jalla fi ula, als ihr Bruder Hud zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Der Aufruf der Propheten. Drittens, Allah spricht, als ihr Bruder Lut alaihi salam zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Das heißt, wollt ihr nicht euch hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala? Das wird hier mit Gottesfurcht übersetzt im Koran. Aber das ist falsch. Weil ich sage, Furcht heißt Khashya. Al-Khashya hier Al-Furcht. Und Taqwa Allah, sich hüten vor Allah. Sich hüten vor Allah heißt sich hüten vor dem, was Allah verboten hat. Das heißt, der Aufruf der Propheten war, wollt ihr nicht euch hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah spricht als Shu'aib, a.s., das ist ein Prophet, kennt die Geschichte von Shu'aib, zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Wollt ihr nicht euch hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala? Allah hat uns Grenzen auferlegt, überschreitet diese Grenzen gar nicht. Unser Prophet alaihi salatu wassalam wies in seinen Reden freitags immer und seine Ermahnungen und Ermahnungskreise meine ich damit, die Sahaba immer darauf hin, dass sie sich vor Allah hüten müssen. Indem er sagte, immer wieder sagte alaihi salatu wassalam, alaikum bi taqwallah. Alaikum bi taqwallah, ungefähre Bedeutung, haltet euch an das sich hüten vor Allah. Hier einfach hütet euch vor Allah subhanahu wa ta'ala. Hütet euch vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, Jalla fi'ula. Allah befahl sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er sich vor ihm hüten soll. Vor wem? Vor Allah. Und nicht nur soll, muss. Er muss sich hüten vor Allah. Sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah spricht, o Prophet, hüte dich vor Allah und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern. Beweis, dass du dich hütest vor Allah, hier in diesem Vers, dass du diese Eigenschaft hast, dass du die Ungläubige und die Heuchler nicht gehorchst und nicht befolgst. Du hast eine ganz andere Meinung als die. Ja, du vertrittst die Meinung von wem? Allah und seinen Gesandten. Nicht von den Heuchlern und Ungläubigen. Wenn ein Ungläubiger zu mir kommen würde und mir einen Rat geben würde gegen den Koran, der mir klar machen will, oder auch ein Munafiq, und die gibt es viele davon, möge Allah uns vor Heuchlerei bewahren, inshallah. Subhanallah, der kommt zu dir, zu einer Schwester oder zu einem und sagt, ja, dieser Niqab ist keine Pflicht. Wallah, der ist arm. Ich sage euch, dieser Mann ist arm, weil der Niqab ist Pflicht. Und falls irgendjemand mich hört, er soll begreifen, wenn du einen Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala befolgst, mach es mit Gewissheit. Mach es, weil du davon überzeugt bist. Nicht, weil man dich überredet hat und du bist davon nicht überzeugt. Weil wenn du sowas machst und dann, a'udhu billah, das ausziehst, ja, nur weil man dich danach wieder überredet hat, das auszuziehen, dir klar gemacht hat, dass es nicht richtig ist, und danach entblößt du dich, a'udhu billah, dann erwartet dich die Strafe Allah doppelt so viel wie die anderen. Wallahi, doppelt so viel. Ich glaube, niemand, der zu mir kommen würde und sagt, ja, das, beispielsweise sagt zu mir, das Gebet ist keine Pflicht. Das ist das Gleiche mit Niqab. Der kommt zu der Schwester und sagt, ja, der ist Muslim, der behauptet, er ist Muslim. Und sagt, der Niqab ist keine Pflicht. Dann bring doch Beweise, dass es nicht Pflicht ist. Dann sag ihm direkt, bring mir Beweise aus Koran und Sunna. Nicht aus deinem eigenen Kopf, der voller Müll ist, a'udhu billah. Ja? Und du behauptest, du hast Ahnung vom Islam. Und du regierst die Verwaltung, dann bist du ein armer Mensch für mich. Dann gehörst du doch voll hinter dem Mülleimer. Da kannst du arbeiten gehen. Aber bring Beweise aus dem Koran und Sunna. Dann kann ich ja, wallahi, blind vertrauen. Deswegen eine Regel im Islam, egal was man dir sagt, wenn es im Koran steht und jemand kommt und behauptet das Gegenteil, schick ihn sofort wieder raus. Schick ihn sofort wieder raus, denn er lügt über Allah und seinen Gesandten. Wir haben Argumente für alles aus dem Koran und Sunna. Wallahi al-Azim, derjenige, der kommt und sagt, Niqab ist nicht richtig, ich bin bereit, mit ihm zu sitzen die ganze Nacht. Und ich werde so viele Argumente bringen, bis er nicht mehr den Mund aufmachen wird. Weil, a'udhu billah, warum? Für wem arbeitest du, Akhi? Für wen? Für Allah oder für die anderen? Denkst du, du wirst nicht sterben? Wallahi, du wirst sterben. Und die denen glauben, werden auch sterben. Und die werden vor Allah stehen. Dann werden sie im Bedauern wieder zurückkommen wollen und werden alles wieder gut machen. Allah sagt, nein, das ist nur ein Wort, was er sagt. Denn ihr werdet nicht mehr zurückkehren. Dann, wer soll dich dann retten? Dein Vater? Deine Mutter? Dieser Mann, der dir behauptet, dass es nicht richtig ist? Wer? Wer ist denn mit dir im Qabr? Wer ist mit dir im Grab? Wenn du aufhörst zu beten wegen irgendjemandem. Wenn du dein Niqab ausziehst wegen irgendjemandem oder dein Hijab, obwohl du verpflichtet bist, das zu tragen. Wer soll dich retten im Grab? Und wir werden Yawm al-Qiyamah alle stehen. Und Wallahi, wir werden alle stehen. Und ihr werdet nicht nur auf die Hände beißen. Diejenigen, die solche Leute gehorchen, die Heuchler und die Ungläubigen, sie werden nicht nur auf deren Finger beißen, Yawm al-Qiyamah. Sie werden das ganze Ellbogen reinstecken, den Mund drauf beißen, aus Bedauern und aus Reue, weil sie fast Falsches gemacht haben. Denn sie wissen in diesem Moment, sie erwartet Jahannam. Lieber halte ich die Prüfung heute aus. Lieber halte ich heute die Prüfung aus, als morgen Jahannam auszuhalten. Denn Jahannam kann keiner aushalten. Jahannam selbst kann sich nicht aushalten. Wie willst du denn selber Jahannam aushalten, ehrlich gesagt? Denk nur ein bisschen nach. Das ist ein Rat für jeden Muslim und Muslima. Denk nach, bevor ihr handelt. Und wenn ich eine Entscheidung in meinem Leben getroffen habe, die Allahs Zufriedenheit, sagen wir es, hervorruft, alles andere ist mir egal. Alles andere ist mir nicht wichtig. Ich habe in meinem Herz diese Überzeugung, dass das Haqq ist. Und Wallahi, wenn du die Wahrheit vertrittst in diesem Leben und du vertrittst Allah auf dieser Erde, indem du nach seinem Gesetz lebst, Wallahi, Allah wird dich unterstützen. Und Allah wird dich verteidigen. Und du wirst mit deinen Wunder sehen mit deinen eigenen Augen. Wann? Wenn du Allah hilfst. Du brauchst nur dich an seine Gesetze zu halten. Mehr will Allah von uns nicht, subhanahu wa ta'ala. Deswegen wiederholt das Vers hier, der Vers, Allah spricht, O Prophet, hüte dich vor Allah und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern. Derjenige, der Allahs Buch liest, wird erkennen und bezeugen, dass Allah in vielen Stellen im Koran den Befehl gegeben hat, subhanahu wa ta'ala, dass die Menschheit sich vor ihm hüten müssen, inshallah. Sogar den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah hat nichts häufiger erwähnt von dem, was er liebt, als die Anforderung, sich vor ihm zu hüten. Das heißt, im Koran, diese Sache wird sehr oft erwähnt. Also es werden viele Verse im Koran erwähnt über Taqwa Allah subhanahu. Das ist ein Befehl von Allah jalla fi'ula, dass wir uns immer wieder finden wir Verse im Koran, wo Allah uns das Befehl gibt, subhanahu wa ta'ala, dass wir uns hüten müssen vor ihm, jalla fi'ula, weil das ist unsere Rettung am Tag der Auferstehung. Sag, wir lesen und hören oft, beispielsweise in Büchern lesen wir, im Koran lesen wir, in Hadith-Büchern, in Sunnah, in Bukhari, in viele anderen. Oder wir hören Freitagsreden, alhamdulillah, von Gelehrten, verschiedenen Gelehrten, Kassetten, CDs, MP3 und weiß nicht, was nur drei gibt noch und so weiter. Sag über dieses Thema, alhamdulillah. hütet euch vor Allah, hütet euch vor Allah. Das Beste, was du deinem Bruder sagen kannst, ehrlich gesagt, hüte dich vor Allah. Der beste Rat für einen Bruder, wenn ich ihn sehe, hüte dich vor Allah, achi. Hüte dich vor dem, was Allah verboten hat. Das ist der beste Rat, den du geben kannst. Wie gesagt, dieses Thema wird immer, wir haben es oft gelesen, oft gehört, alhamdulillah, immer wieder. Sagt, das ständige Wiederholung dieses Themas im Koran und in der Sunna und vielen anderen Büchern natürlich und der Aufruf der Propheten, alayhi salatu wassalam, zu dem sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala, lässt den Erkenner gemeint, der das Wissen hat, nicht nur der das Wissen hat, sondern der ein lebendiges Herz hat. Denn der Koran ist für die, die ein lebendiges Herz haben. Wenn du kein lebendiges Herz hast, du wirst den Koran nie verstehen. Ein lebendiges Herz. Wir haben gesagt, wie können wir unsere Herzen beleben oder am Leben erhalten? Ein Tabi'i sagt, Tarku dhunub wal ma'asi hayatul qulub. Das Unterlassen der Sünden und Ungehorsamkeiten bedeutet das Leben von deinem Herzen. A'udhu billah. Ein Wecker. Entschuldigung, ganz kurz. Wie gesagt, also, dass, wenn wir Sünden unterlassen und die Ungehorsamkeiten unterlassen, dadurch lebt unser Herz. Und wenn unser Herz lebt, das heißt, wir können den Koran begreifen. Wir können den Koran verstehen. Weil wir lesen den Koran, aber viele Beweise, wir verstehen ihn nicht. Allah ruft immer wieder, aber wir verstehen ihn nicht. Der Beweis dafür, dass wir immer sitzen, der Beweis dafür, dass wir nicht viel dafür tun. Dass das viel vom Koran nicht in Tat umgesetzt wird. Sehr viel ist ein Beweis, dass wir vom Koran nichts verstanden haben. Also wie gesagt, dieser Aufruf vom Propheten und das Wiederholung dieses Themas immer, alhamdulillah, im Koran und in Sunnah und viele anderen Bücher, alhamdulillah. Also der Aufruf der Propheten, zu dem sie hüten vor Allah, lässt den Erkenner, also ich wiederhole, das ist der das Herz hat, ein lebendiges Herz hat, lässt den Erkenner die Wichtigkeit, von dem sie hüten vor Allah, erkennen. Durch diese Erkenntnisse, erhält er den Antrieb, es zu tun. Das heißt, diese Eigenschaft zu bekommen. Er strebt eifrig danach, es zu tun. Das heißt, ein Gottesfürchtiger, sondern er gehört zu denen, die sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat gelesen von dieser Eigenschaft, weil es gibt viele Vorzüge und viele Vorteile in dieser Eigenschaft. Alhamdulillah, vielleicht werde ich einmal erwähnen, inshallah, die Vorzüge im Koran über das sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala, was wir davon haben, wenn wir diese Eigenschaften haben. Das heißt, wenn wir das hören, diese ganze Wiederholung im Koran, das beweist für mich, dass es ein sehr wichtiger Thema ist. Dass es eine sehr wichtige Eigenschaft ist, dass es eine sehr wichtige Handlung im Islam ist. Und hier sagt er, durch diese Erkenntnis erhält er den Antrieb, es zu tun, damit er zu den Gewinner gehört. Weil der diese Eigenschaft hat, gehört bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala zu den Gewinner. Und dann der Gelehrte sagt an Rat am Ende, o ihr Diener Allahs, hütet euch vor Allah. Und dass sich hüten vor Allah ist, dass man zwischen sich und dem, wovor man Angst hat, einen Schutz stellt. Okay, ein Muslim, ein Mu'min, wovor hat er Angst? Vor den Menschen? Eigentlich nicht. Vor wem? Vor Allah. Ja, vor Allah. Aber was heißt hier vor Allah? Warum haben wir Angst vor Allah? Angst vor seiner Strafe. Angst vor seinem Zorn. Angst, wenn er wütend wird, subhanahu wa ta'ala, dass er uns vernichtet. Und Angst vor seiner Strafe im Grab und im Jenseits. Und seine Strafe im Diesseits, das darf man nicht vergessen. Wir brauchen nur einfach ein Bild zu geben von diesem Tsunami. Was Allah mit den Menschen gemacht hat, subhanahu wa ta'ala. Und das ist vielleicht, die Erde hat sich nur ein bisschen verschoben nach oben, das war's. Also wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala, vernichtet die ganze Universum in einer Sekunde. Ist alles weg. Allah besitzt die Macht über alles. Jalla fi'ala, ist der Allmächtige. Also in diesem Fall, ich habe Angst, als Gläubiger, inshallah, als gläubiger Muslim, müsste ich Angst haben vor Jahannam. Das heißt, was heißt vor Jahannam? Also im diesseitigen Leben, ich sehe Jahannam gar nicht, aber ich glaube an Jahannam, dass sie existiert. Und dass ich vor Allah stehen werde und kann sein, wenn ich ein Sündiger bin, ein Ungehorsamer bin oder ein Heuchler bin oder als Ungläubiger lebe, A'udhu billah, Jahannam erwartet mich. Und eine Sache heißt, ich habe Angst vor Jahannam, ich habe Angst vor all dem, was in Jahannam bringt. Vor all den schlechten Taten, die mich ins Höllen verbringen, A'udhu billah. Und das sind viele. Die Wege des Teufels sind viel. Die Wege in Jahannam sind viele, aber der Weg zum Paradies ist nur einer. Die Mittel sind viel, die in Jahannam bringen. Aber der Weg zum Paradies ist nur ein Weg. Das ist der gerade Weg. Siratul Mustaqim. Koran und Sunnah. Haltet euch an das Buch Allah und die Sunnah von Rasul. Das ist der einzige Weg zum Paradies. Es gibt keinen anderen Weg. Das heißt dann, okay, ich habe Angst. Was mache ich dann? Also ich muss mich hüten davor. Stimmt? Er sagt, dies bedeutet, dass der Diener Allah zwischen sich und dem Zorn Allah und seine Strafe einen Schutz hinstellt, indem er seine Befehle befolgt. Indem er seine Befehle befolgt. Seine Verbote beachtet, sie unterlassen, vermeiden und seine auferlegten Grenzen nicht überschreitet. Das bedeutet, sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sich hüten vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das heißt, stell dir einen Schutz hin, eine Trennwand, eine Trennmauer zwischen all das, was der Zorn Allah subhanahu wa ta'ala erweckt. All das, was dich ins Höllenfeuer bringt, stell einen Schutz dazwischen, inshallah. Hüte dich davor. Bewahre es. Und hier erklärt, das heißt, was müssen wir machen? Allahs Befehle befolgen. Na, Allahs Befehle befolgen. Subhanahu wa ta'ala. Seine Verbote beachten. Sie verlassen, unterlassen, weit weg von denen sein. Und das dritte, die auferlegten Grenzen nicht überschreiten. Und sagt Umar ibn Abdul Aziz, sagt, dass sich hüten vor Allah bedeutet, erklärt er hier, ist das Unterlassen dem, was er verboten hat. Also das, was Allah verboten hat. Und die Pflichten zu erfüllen. Das heißt zwei Sachen. Beachte seine Verbote und erfülle deine Pflichten. Wenn du deine Pflichten erfüllt hast, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, gehörst du zu denen, die sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Menschen, die sich hüten vor Allah, das heißt vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, sie haben viele Vorteile, inshallah. Und diese Vorteile werden wir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ein anderes Mal erwähnen, inshallah. Das war eigentlich die Khutbah von heute gewesen, aber Allah hat mir erlaubt, sie hier zu sprechen, inshallah. Das ist nur kurz. Ich wollte nicht so lange machen, inshallah. Ich hoffe, dass Allah mir und euch dadurch Nutzen gibt, inshallah, diesseits und jenseits. Und morgen haben wir, inshallah, ganz normal Sitzung. Und nächsten Freitag starten wir weiter mit Hayatul Sahaba. Wir werden weitermachen mit unserem Programm Freitag. Die Tage war alles durcheinander, nur zu viel hin und her, ehrlich gesagt. Und deswegen am nächsten Freitag wird wieder über einen Sahabi gesprochen. Dieser Sahabi heißt Amru ibn al-Jamuh. Amru ibn al-Jamuh. Das ist der Sahabi, dessen Bein behindert war. Aber wir werden erkennen seine Geschichte, dass aber sein Herz voll lebendig war. Und was er für Wünsche er hatte im Islam, im Leben, alhamdulillah. Was für Ziele er hatte, was für eine Eigenschaft er hatte. Und wie er Muslim geworden ist. Seine Geschichte ist sehr wichtig, wie er Muslim geworden ist. Weil vorher war ein Götzenanbeter gewesen. Und da war eine Geschichte zwischen ihm und seiner Frau, die uns ermutigt und die Schwestern ermutigt, demnächst, inshallah, wenn sie verheiratet sind, wie sie mit ihren Männern umgehen können, inshallah, um sie anzutreiben für den Islam, inshallah, damit sie mehr gute Taten, inshallah, verrichten, inshallah, Rabbil Alamin. Also nächsten Freitag, wie immer, eine Geschichte über einen Sahabi, vielleicht zwei, weil das von Amr ibn Jamuh ist nicht so lang. Und dann Samstag, wie immer, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir machen über Heiraten, inshallah, wir haben letzte Woche angefangen kurz. Wir werden fortsetzen diese Themen, inshallah, über das Heiraten im Islam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala belohnen dafür. Und Sonntag machen wir weiter, inshallah, über die Spuren der Ungehorsamkeiten und die 51 Gründe für die Hartherzigkeiten. Also warum das Herz hart wird, 51 Gründe werde ich erwähnen, warum unsere Herzen hart geworden sind oder warum die Herzen allgemein hart werden. Wir haben gesagt, die schlimmste Strafe im Islam, dass dein Herz hart wird, das bedeutet, und der weiteste Herz von Allah subhanahu wa ta'ala ist das harte Herz. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns für Hartherzigkeit bewahren. Und dann bildet sich durch diese kleine Sitzung über diese 51 Eigenschaften oder Gründe, bildet sich eine andere Sitzung weiter, inshallah. Also 51 Gründe für die Hartherzigkeiten. Dann erwähnen wir die anderen Gründe für die Weichherzigkeit, wie man ein weiches Herz bekommt. Und wir werden erkennen, was für eine Gabe das ist, wenn man ein weiches Herz hat, weil das Herz, der weich ist, ist am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ein Herz nah zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, haben wir letztes Mal gelesen über diesen Schaf. Wenn der Schaf nah an seine Schafhirte ist, ist er in Sicherheit. Also hat mehr Sicherheit. Er ist ein Schutz, alhamdulillah. Das werden wir auch kurz erwähnen am Sonntag, inshallah, damit wir dann vergleichen. Und inshallah hoffentlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns am Leben erhält, inshallah. Und bi'idhnillah, die Zeit ist jetzt knapp, können wir nicht mehr weitermachen. Also wie gesagt, die Schwestern sollen Bescheid wissen, die Sitzung wird fortgesetzt hier, inshallah. Und wie immer, Freitag, Samstag, Sonntag, alhamdulillah. Und für die anderen Moschee werden wir inshallah eine Lösung finden, inshallah, Rabbil Alamin. Und macht Dua, dass unsere Sitzung nicht kaputt geht. Und macht Dua, dass die Brüder und Schwestern wirklich standhaft werden. Es gibt letztendlich immer wieder Prüfungen und so ein bisschen. Die Prüfungen gehören dazu im Leben hier. Allah sagt, denkt ihr, ihr werdet in Jannah reingehen, ohne dass ihr euch prüfen oder was? Ihr wollt ins Paradies für die Ewigkeit. Und denkt ihr, ihr werdet einfach so reingehen? Allah denkt, sagt, ihr Menschen, denkt ihr, ihr werdet sagen, wir sind gläubig und wir lassen euch einfach so an uns vorbeigehen und wir prüfen euch nicht? Aber warum prüft Allah, um zu sehen, wer wahrhaftig ist und wer ein Lügner ist? Weil du kannst behaupten, ich bin Gläubiger, ich bin gläubig, ich bin stark. Dann kommt eine kleine Fliege an dir vorbei und du bist weg. Dann dein Bart ist weg, dein Hijab ist weg, dein Niqab ist weg, deine Gebete sind weg. Wo ist dann dein Iman? Das heißt hier, du bist ein Lügner gewesen. Du behauptest nur, dass du Mu'min bist. Weil erst durch die Prüfung erkennt Allah, wer Mu'min ist und wer nicht Mu'min ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Mu'minin machen.